Mir träumte. Ich sitze in der Straßenbahn, ich schau durch die Scheiben und denk mir nichts bei. Kontrolle, man hält nach dem Fahrschein mich an, ich wühle in den Taschen, ich sag allerlei, ich werde nervös, werde rot im Gesicht. Den Schein find ich nicht. Hab ich bezahlt? Ich zweifle fast dran und fahre doch mit. Und fahre doch mit und fahre doch mit in der Bahn. Mir träumte, die alle, die schauen mich an, so schaut man Fliegen an und klatscht sie weg. Der Fahrer, der sicher im Gleis führt die Bahn, des Arbeit, das Horn handgereinigt vom Dreck, das Flüstern des Pärchens, das Blaue vom Kind, die Sonne, der Wind. Hab ich bezahlt? Ich zweifle fast dran und fahre doch mit und fahre doch mit und fahre doch mit in der Bahn. Und wie ich erwache, der Morgen graut, Konzert breiter Straßen, die Bahn fährt geschwind und besser geölt schon und nicht mehr so laut, das Pärchen ist Paar und das Blaue vom Kind ist Himmel geworden, ein Himmel für sich. Da schämte ich mich? Naja, Sie wissen schon, weil... Und fahre doch auch. Und fahre nicht schlecht hier. Und fahre nur mit. In der Bahn.